Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Und Hallöchen. Wir sitzen hier ganz gemütlich auf der Couch. Genau. Nachdem wir die letzten Sendungen draußen waren, haben wir uns diesmal gemütlich in dein Wohnzimmer verpflanzt. Das Wetter ist ja auch nicht gerade zum draußen sitzen. Musst du dein Gerät nicht näher an den Mund halten, damit man dich hört? Warum? War nur so eine Frage. Fachgesimpel. Ja, nein, muss ich nicht. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, ich habe mir extra einen Kochlöffel, also besser gesagt, Julia hat mir einen Kochlöffel gegeben. Ich wollte dich gerade korrigieren, ja. Zum Glück bist du selber drauf gekommen. Mit dem ich mir jetzt quasi das Mikrofon unter die Nase halte. Es sieht total affig aus, wie du da sitzt. Wir machen ja auch was für die Ohren und nicht fürs Auge. Ach so, okay. Na gut, ja. einer muss ja den Klops machen hier. Genau. Wir haben Besuch. Richtig. Thomas Gottschalk. Ja. Im Fernsehen. Dann wisst ihr schon, wann wir aufzeichnen. Und wir haben auch noch mehr Besuch. Markus wieder da. Ja. Und Julia taucht auch gerade auf. Ich bin nicht besucht. Nein, Julia gehört zum Inventar. Ja, also Julia ist nicht besucht. Julia wohnt. Und Marco? Ich bin Besucher, aber gar nicht zu sehen. Genau, Marco macht sich ganz klein. Marco ist unser Zuschauer. Deswegen grüßen wir heute mal nicht alle Zuhörer, sondern auch unseren einen Zuschauer. Genau, der uns hier bespitzelt. Der denkt, so wie die auf der Couch rumfläzen, das kann ja wohl jeder. Ja. Ich mache Strichliste, wer wie oft aufs Klo geht. Ja, genau. Das Problem ist nur, dass wir während der Sendung nicht aufs Klo gehen. Genau. Da kannst du dir also posten. Marco, das wird rausgeschnitten. Marco posten. Natürlich weiß ich das. Weil wir haben nämlich schon 44 Sendungen gemacht und ich musste in 44 Sendungen noch nicht ein einziges Mal zwischendurch auf die Toilette. Duschen? Das stimmt. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Ich war extra vorher, aber ich trinke gerade ein Bier. Na, hoffentlich schießt es nicht durch. Ne? Ja, ich muss zugeben, ist ja kein richtiges Bier, ist ja so ein gespritztes. Hast du 50-50 gemacht, Marco? Ja, 50-50 Bier. Ja, so. Sehr schön. So viel zum Thema Gäste. Jetzt mal zum Thema schlechte Qualität. Schlechte Qualität? Ja, ich habe mir neulich mal einen unserer Podcast-Folgen angehört in der kleinen Auflösung. Aha. Wo man nur 15 MB oder so runterlädt, ne? Oder 8 nur oder so. In 56K. Genau. Und ich kann nur empfehlen, wer die hört, die 56K, der sollte mal umsteigen auf die größere, bessere Qualität. Also es ist wirklich ein Unterschied. Das auf jeden Fall. Ja. Was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel, ne? Weil alles wie vor noch einigen Wochen. Der Sommer ist da. Los. Ja, das werden wir ja sehen. Ab morgen? Ab Dienstag? Ab 1. April? Ab 1. April. Ja. Mal sehen, ob es dazu kommt. Ich glaube, Marco erfährt es jetzt zum ersten Mal. Aber 1. April fährt keine BVG mehr. Hab ich schon gehört. Dann weiß er schon. Naja, ob das... ein Radio. Ja, Marco hat auch ein Radio, deswegen weiß er schon Bescheid. Ja, ist doch mal was Neues. Ja. Und um deine Frage von letzter Woche aufzugreifen, die du mir im Firmenchat gestellt hast. Dein Notbus fährt frühestens 24 Stunden, nachdem Verdi bekannt gegeben hat, dass ein Streik stattfindet. Ach so? Gut, okay. Mal sehen, ob es so ist. Wir werden schauen, ja. Ja, genau. Ja. So, aber wir haben ja letzte Sendung schon genug über den Streik gesprochen. Genau, deswegen würde ich sagen... Wir wollen ja nicht so viel Werbung für Verdi machen. Wir satteln auf ja. Und werden jetzt auch nichts sagen. Ich glaube, damit kommen wir nicht durch. Nee, das ist ja für einen Podcast schlecht eigentlich. Obwohl, dann hätten wir innerhalb von 10 Minuten jetzt eine Stunde Sendung produziert. Ja, wir sind jetzt still und schneiden die Highlights rein. Rein dann in die Sendung. Ja. Was ich sagen wollte, ich bin gerade auf Entzug. Deswegen kann sein, dass meine Kotzgrenze ziemlich niedrig ist. Wieso? Ja, und zwar... Julia guckt jetzt ganz komisch. Julia guckt schon wieder so komisch, dabei habe ich ihr das vorhin schon mal erklärt. Nasenspray-Entzug. Ach ja. Oh. Ja, nee, auf Nasenspray-Entzug. Also ich habe jetzt nach ungefähr 2 Wochen Nasenspray... Echt, das ist aber gefährlich. Darf man gar nicht. Schwierigkeiten, davon runterzukommen. Ja, mein Apotheker wusste es ja nicht. Ich habe ja die zwei Dinger Nasenspray schon im Vorfeld gekauft. Ja, nee, bin ich jetzt halbwegs schon runter. Deine Nase sieht so komisch aus, sind bestimmt die Schleimhäute weg jetzt. Nee, das ist gar nicht das Problem. Der Hintergrund bei einer Nasenspray-Abhängigkeit ist ja, dass durch das Nasenspray die Schleimhäute zurückgehen. Wird jetzt wissenschaftlich, also ihr solltet euch jetzt eventuell Stift und Zettel mal zur Hand nehmen. Was denn das für ein... Wir gucken ja gerade, Wetten, das... Was macht er denn da? Das ist gerade die Kinderwette, soweit ja, ich das mitkriege. Da wirft gerade so ein kleiner Junge, wie so ein Bekloppter. Was macht der? Der wirft mit Pfeilen. Ach, der will dann da hochklettern. Der wirft wie ein Bekloppter auf so eine Wand. Als. Den kann ich mir richtig mit Steinen vorstellen. Mit Steinen und an der Kauffrau. Jetzt Steinen. So vor deinem Balkon. oder unten am Balkon, ja. Ja, ich kenne jetzt sein Gesicht. Oh, Feuer. Oh, und jetzt ist sogar Feuerwerk. Ah, da hätte ich das gewusst, hätten wir auf dem Balkon aufgezeichnet. Aha. Ja, zurück zum Nasenspray. Also es ist so, dass... Was grinst denn da, Marco? Wärst du nicht mit rausgekommen? Als Zuschauer? Nee, du hast doch gerade gegrinst. Ich dachte, darf er nicht grinsen? Zurück zum Nasenspray, genau. Ja, erzähl doch mal. Ja, zurück zum Nasenspray. Also die... Du hattest aber so interessiert zugehört, wahrscheinlich. Habe ich deswegen jetzt... nee, interessiert dich nicht? Ich bin gar nicht da. Ah ja, Marco ist ja gar nicht da. Nee, und zwar, die Nasenschleimhäute gehen dann zurück, ne? Aber zuhören tut Marco trotzdem mit einem Ohr. Und das Problem ist, dass wenn die dann anschwellen, dass sie mehr anschwellen als vorher und die Nase quasi noch dichter ist, was natürlich zur Folge hat, dass man wieder zum Nasenspray greift. Und so kommt es halt zu der Abhängigkeit, dass man denkt, man kann gar nicht mehr ohne das Nasenspray. Das heißt, man hat eine verstopfte Nase, ohne eigentlich wirklich Schnupfen zu haben. Und jetzt habe ich diese Nacht das erste Mal mehr als 24 Stunden keinen Nasenspray benutzt. Hab aber immer meine Reservepackung noch da. Man weiß ja nie. Ja, und man soll dann langsam rückwärts gehen, indem man das verdünnt, habe ich auch schon gemacht. Und ja, dann auf Säuglingsnasenspray umsteigt. Ja, bis man es gar nicht mehr braucht. Also mit ein bisschen, ja. Ja, oder man macht es gleich richtig und nimmt es nicht zweimal. Ja, aber was willst du machen, wenn du eine dichte Nase hast? Da gibt es auch andere Mittel. Was denn? Inhalieren. Inhalieren. Nasenputzen. Genau. Vom Inhalieren meinst du, wie schnell das weg ist? Echt? Zwei Wochen, den Schnupfen ja, dauert nicht zwei Wochen. Bindet mich zeitlich zu sehr. Nasenspray kann ich überall machen. Das ist total mobil. Ja. Genau. Ich finde die Atmosphäre schön mit dem Feuerwerk. Ich finde es auch schön. Ich hoffe, man hört es. Na, weil hier in unserem Stadtbezirk, der ja etwas finanziell sehr besser gestellt ist, der muss halt das Geld auf irgendeine Art und Weise loswerden. Wird es halt in die Luft gemacht. Ja, es lagert hier immer bei uns im Rathaus um die Ecke. Also. Und man sieht es von unten schon, da unten an den Fenstern, stapelt sich das schon vor den Fenstern. Also. Und deswegen ist hier jede Woche irgendwie Feuerwerk. Ja, denn schade, dass ihr so weit unten immer wohnt. Noch einen Ast im Fernsehen. Oh Gott, ey. Ist nicht Kinderquälerei, was die da machen? Ja. Pass auf, ich würde sagen, ist schon Zeit für eine kleine Werbepause. Ja, gut. Du kannst ruhig sprechen. Ach so, ja, ich mache ja mit. dann gucken wir jetzt mal hier, was der Junge da macht. Scheint ganz interessant zu sein. Wir werden euch berichten, was passiert ist, wenn ihr es nicht selber gesehen habt. Und in der Zwischenzeit hört ihr passend zum BVG-Streik von Gunter Gabriel: Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Nee, natürlich nicht. Das wäre uns zu teuer, das zu spielen. Achso, ich dachte wegen Gunter Gabriel. Gunter Gabriel, ne? Gunter, nee, das, wegen der GEMA wäre mir das zu teuer. Also. Ja, deswegen spielen wir aus dem Potro Music Network von The Red Line Money. So, wir sind zurück. Der kleine Junge hat es geschafft, die ganze Werbepause über Pfeile zu werfen. Und wir haben auch schon das erste Feedback zur Sendung. Da fehlt irgendwie noch der Inhalt, wo ach so, wir gemeldet. Ja. Wer hat denn das gesagt? Deswegen alle. Gut. So viel Feedback hatten wir noch nie. die komplette Community hier im Couchstudio hat gesagt, da fehlt irgendwie der Inhalt. Dann werden wir schnell mal den Zusammenhang jetzt herstellen. Also Wetten, das läuft und auch Kurt Krömer ist da. Ja. Und wir haben auch einen Kurt Krömer-Beitrag. Richtig. Ja. Unsere Bloggerin Susanne war mal bei Kurt Krömer. Und wir hatten mal jemanden, wir kennen jemanden, der war mal bei Kurt Krömer. So, Zusammenhang hergestellt. Der Beitrag ist verlinkt in den Shownotes. Ja. Sag doch mal die Beitragsseite, Stefan. Ja, die habe ich nicht im Kopf. Ja. Na, pass auf, dann Wollen wir eine Runde spielen? Natürlich. Okay. Jetzt hier an Ort und Stelle. An Ort und Stelle. Und zwar... Julia ist ganz hellhörig, wenn sie nur spielen gehört. Ja. Ich habe einen Beitrag rausgesucht. Achso. Einen Schläfer. Aha. Und da fällt mir gerade ein, dass ich den Titel gar nicht weiß. Aber ich weiß die Beitrags-ID und den Inhalt. Nein, das ist doch gut, dann sagst du mir doch. Vielleicht komme ich auf den Titel. Wir spielen jetzt also das Frage- und Antwort-Spiel. Und Marco und Julia dürfen natürlich mitraten. Ja. Weil die lesen ja jeden Tag den Blog. Ja. Und der natürlich. Beitrag, so viel verrate ich jetzt schon, ist vom 21.12.2006. 21.12. So. Von wem? Das verrate ich wiederum jetzt erstmal. Ja, von nicht. Dir bestimmt. Nee, von mir ist er nicht. Von du. Es ist wie gesagt ein Schläfer, das heißt, es ist ein Beitrag, der eigentlich wahrscheinlich nur vom Autor selber gelesen wurde. Ach so? Also der wurde, der war schon mal auf der Straße. Nee, es hat mit Weihnachten überhaupt nichts am Hut, aber gerade du, Marco, müsstest eigentlich drauf kommen, worum es geht. Erinner dich. Erinner dich, Marco. Nee, Marco war da gar nicht bei. Marco hat das gar nichts zu tun. Achso? Aber egal. Hat es was mit Liebe zu tun? Nein, überhaupt okay. nicht. Deswegen ja. Von wem hattest du gesagt, das ist der Beitrag? Na, vielleicht von dir ja nicht, von Dirk vielleicht? Ja. Von Dirk, aha. Ich verrate schon mal die Beitrags-ID. Ja. Das ist die 1063. Aha, okay, das hilft mir jetzt auch nicht viel. Nö. Dirk, ja, Weihnachten... Mit Weihnachten hat das nichts zu tun. Nee, aber so kurz vor Weihnachten. War das was, was unmittelbar dort war, irgendein Erlebnis? Oder war das dann schon länger? Nee, Dirk hat im Prinzip, es war schon ein Zwischenfall. Also ein Zwischenfall, es ist halt ein Erlebnis. Aber wie gesagt, hat nichts mit Weihnachten zu tun gehabt. Und Dirk hat es persönlich erlebt. Versuch doch mal den Ort rauszufinden, an dem dieses Erlebnis stattgefunden hat. Zu Hause? Fast. Fast? Also nicht in seiner Wohnung. Nicht beim Einkaufen? Nee, schon zu Hause, aber nicht in seiner Wohnung. Ah, nicht in seiner Wohnung? Nee. Schon bei ihm zu Hause, aber nicht in seiner Wohnung. Ach so, in der Wohnung der Nachbarin? Nein. Es gehörte zu seinem Zuhause. Hausflur? Nein. Und jetzt müsstest du eigentlich drauf kommen. Der Hausflur war es nicht. Keller? Ja, im Keller. Es hat im Keller stattgefunden. Im Keller stattgefunden, der sammelt Papier. Nein, er sammelt kein Papier. Aber das ist schon gar nicht so verkehrt. Geht es um Zeitungen? Es geht um Zeitungen. Ah, dann, ich glaube, er hatte mal berichtet, dass die lokalen Zeitungen nicht zugestellt werden. Nein, das Ganze war es nicht. So hatte ich das auch aufgefasst. Die stapelten sich da irgendwo. Richtig. Er hat irgendwie ein geheimes Versteck der Zusteller gefunden. Genau. Ob es ein geheimes Versteck der Zusteller war, weiß ich nicht. Aber es war... Dann war es der Beitrag. Genau, es war dieser Beitrag. Wie gesagt, den Titel weiß ich jetzt nicht. Und wir haben auch keinen Rechner jetzt in der Nähe. Wir haben hier alle Technik ausgemacht. Ja, Stromausfall gerade. Ja, und zwar war es so, er war im Keller gewesen, also sein Abendblatt oder seine Woche, das Berliner Abendblatt oder die Berliner Woche, oder beide sogar, wurden wieder zugestellt seit langem. Und er hat im Keller entdeckt, dass einer der Nachbarn den Keller voll hatte mit Armblättern und mit den Berliner Wochen. Ja. Warum, frage ich mich da. Warum komme ich jetzt da ins Spiel? Nee, weil ich dachte, das könntest du dir bestimmt auch gut vorstellen. Du hast auch so einen großen Keller mit so viel Platz. Platz hätte ich ja. Eben. Ja, schönen Gruß an Rudi an der Stelle, falls er zuhört. Ja, ich weiß auch nicht, warum, wie ich jetzt darauf komme. Genau, nee, damit hast du den Beitrag erraten. Sehr gut, Stefan. Ja, siehst du? Kenn mich da aus im Blog. Du kannst jetzt was aus der Belohnungsschüssel da hinten nehmen. Von eurem Ostern. Ja, aber es ist frisch. Ostersachen ist immer ein Zeichen dafür, dass die Schokolade frisch ist. Also wieso? Es kann auch vom letzten Jahr Ostern sein. Naja. Das weiß man ja nicht. Ostersachen sind auch nur dann ein Zeichen, dass sie frisch sind, wenn gerade Ostern war. Ja, genau. Aber wenn ich im Moment irgendwo hingehen würde und ich würde... Und nächste Woche kommt Rudolf. Rudolf kommt jetzt wohl nicht. Ich würde immer um Osterschokolade bitten. Wann? Nach Ostern. Nein, wenn ich jetzt um die Zeit so im März irgendwo bin und Schokolade esse, würde ich mal nach Osterschokolade fragen. Das ist aber Ostern noch ein bisschen später. Also genau. Ja, gut. Ja, Stefan, was gibt's denn sonst so Neues? Du hast gesagt, Pizzi hat Feedback dagelassen. Ja. Für unsere Folge am Alexanderplatz. Ja. Natürlich war sie von Leo begeistert, der jetzt ja schon schläft. Wollen wir nochmal raus und dann kann er mal live was erklären. nee, das wäre... würde Leo erklärt müde. Ja, dann würde er auffliegen, dass im Prinzip Leo nur ein Skript abliest. Ach so, dass du ihm dass du das mit verstellter Stimme folgst. Ja, genau. Soll ich mal kurz mit Leo Stimme sprechen? Nein. Okay. Nee, ja, Pizzi fand das mit dem draußen schön. Habe ich übrigens ja, auch von anderen Leuten Atmosphäre. Gehört, die froh waren, dass unser Karker Batch nicht im Hintergrund läuft. Erstens das, eins der Kritikpunkte von Pizzi war der dreckige Hip-Hop. Ja. Den aber ihr wolltet ausgewählt. Ich hatte den rausgesucht und hatte dir diesen Song und den der heutigen Sendung geschickt und hab gesagt, welchen wir spielen. Und da hast du sofort gesagt... Das ist blöd, weil wir kein Englisch können. Dann hätten wir ja drauf kommen können. Das ja. Also ich fand den sehr cool. Hast du den mal gehört, den Song? Nein, noch nicht. Noch nicht? Nee. Dann wirst du das nach der Sendung Worte. Gleich also machen. Du sollst... Ja, oder brennt einer. Englischworte. Ja, möchte ich jetzt lieber nicht ins Deutsche übersetzen müssen. Nee. Ja. Nicht am Samstagabend. Dann würde ich gerne mal auf die Verlosung hinweisen von Black Stories. Mach das. Letzte Woche ist ja schon wieder eine neue Folge rausgekommen. Ja. Die im März-Ausgabe war das. Und ihr habt immer noch... Ach, siehst du, Marco, ist dann das Black Stories-Spiel angekommen bei dir? Das ist inzwischen da. Ich habe sogar schon gespielt, eine Runde. Echt? Ja. Weißt also? Du, wie die Geschichte hieß? Ja. Na, wie denn? Nicht, ist egal. Ja, nee, Marco hatte nämlich mal ein Black Story Spiel gewonnen, aber nicht, weil er bei dem Gewinnspiel mitgemacht hat, in dem man sich eine Black Story ausdenkt, sondern weil er mitgemacht hat bei uns, ja. Also denkt euch eine Black Story aus und lasst uns die irgendwie zukommen. Die Kontaktmöglichkeiten, Stefan. Ja, die hast du in deiner Hand. Stefan ist nämlich heute total unvorbereitet hier vorbeigekommen. Wir sind immer, ich bin immer total unvorbereitet. Es ist alles spontan, immer, was ich mache. Hast du immer einen Zettel so und dann sagst du mal, hier, guck mal, ich habe hier deinen Text geschrieben, das du musst dann das sagen. Die 45. Folge das ist alles spontan, was ich mir die ganze Zeit immer ausgedacht habe. Ich werde die mal ins Netz stellen zum Download, die Skripte, die ich immer vorgelesen kriege, wo ich dann immer der Dumme bin, der dann immer so. Deshalb klingt es so gestellt, genau. Du hast halt dein Image weg dann. Das ist der Vergessliche. Also, ich werde die Kontaktmöglichkeiten heute vorlesen. Ja, wenn ihr also, wie gesagt, eine Backstory habt oder irgendwelches andere Feedback für uns, was total möglich hier so angelehnt auf der Couch zu fliegen. Ja, nimm mal deinen Arm da weg. Mit dem Kochlöffel. So sieht man mal. Was denn? Ach so. Mit einem Kochlöffel in der Hand. Julia, könntest du vielleicht nochmal ein Foto machen? Mit meinem Apparat? Julia hat schon 5 Fotos geschossen. Ich weiß, aber das sind ja ihre privaten Fotos. ruft uns an unter der Berliner Telefonnummer 030. Guckst du, ob ich aufzeichne? 202 368 368 03. Oder ihr geht in den Blog unter blog.juba.de und klickt da auf Kontakte rechts in der dritten Spalte, das ist die dunkelblaue, ganz oben. Im neuen Design. Und dort findet ihr die Möglichkeit, einen grünen Telefonhörer anzuklicken und dann könnt ihr uns, da liegt er doch, der Fotoapparat, und könnt uns dann klingt auf den Hörer, gebt eure Telefonnummer ein und werdet direkt mit unserer Mailbox verbunden, kostet euch keinen Cent oder ihr schickt eine E-Mail an blog@juba.de. Oder ihr schreibt einfach nur hier rechts mit den orangenen schönen Pantoffeln. Ich nicht drauf. Gut. Oder ihr schickt hier, macht einen Kommentar auf den Blogbeitrag. Das wären die Möglichkeiten, aha, Kontakt mit uns aufzunehmen. Ja, oder ihr kommt einfach mal vorbei. So wie Marco heute. Einfach 5 Minuten vorher anrufen. Dann gibt es auch was Leckeres zu essen. Inzwischen, dass Samstag immer Aufzeichnung ist und der hat bestimmt die ganze Woche an nichts anderes gedacht. Ja, wenn ihr eine halbe Stunde vorher Bescheid sagt, dann gibt es auch was Ordentliches zu essen, so wie heute selbstgemachte Pizza. Ja, die hat Julia sehr schön gemacht, muss ich sagen. War sehr lecker. Julia guckt gerade freudig, weil Julia freut sich, wenn Besuch kommt. Das ganze Gesicht. Wahrscheinlich hat sich gefreut, dass endlich mal welche ihr essen. Ja, auch übrigens hat sehr gut geschmeckt, die selbstgemachte Pizza. Dankeschön. Ja, oder zu Stefan. Ja, vielleicht können wir auch mal bei Stefan machen. Eigentlich könntet ihr, wenn ihr einfach mal vorbeikommen wollt, sagt ihr, wo wir die Sendung aufzeichnen sollen. Oder ihr gebt uns einen Tipp, wo wir die aufzeichnen können mal. Zum Beispiel. Jetzt kommt ja der Sommer. In der Waschstraße. Das wäre mal eine Möglichkeit. Wir gehen auf die Tankstelle. Genau, und dann aus der Waschstraße. Aber das machen wir dann mit Julias Auto und dann machen wir auch die Fenster auf. Nein, ohne Auto. Ach, ohne? Natürlich. Wie? Ach, einmal durchlaufen? Einmal durchlaufen. Ich sag mal so, wenn wir eine halbe Stunde Sendung machen, dann müssen wir mehr als einmal durchlaufen. Nee, dazu ist mein Aufnahmegerät noch zu neu. Da kannst du ein Kondom oder was rüberziehen, kommt ja Wasser rein. Das weiß man ja nicht. Beziehungsweise du kannst es ja machen. Und ich beschreibe dann von außen, wie es ist. Ja, genau. Heißwachs. Ja, ist doch aber, ich kann mir das sehr cool vorstellen. Dann sagst du so, ich bin jetzt gerade in der Heißwachsphase. Ja. Ich bin jetzt gerade in der Heißwachsphase. Ja. Nee, genau. Also nächste Sendung werden wir vielleicht möglicherweise wieder im Freien aufnehmen, dann ohne Kalkabatsch im Hintergrund. Für alle die. Aber wir wissen noch nicht wo. Nö, wir wissen noch nicht wo. Das kommt noch. Ja, an welchem außergewöhnlichen Ort hattest du denn schon mal Aufnahmen gemacht vor mir? Vor dir? Nee, das gehört hier nicht hin. Ich überleg gerade, weil. Ja, ich hatte mit Christian einige Aufnahmen vorher schon gemacht. Hatte ich dir davon erzählt? Nein. Ich hoffe, du hast jetzt kein Problem damit im Nachhinein. Nö. Gut, ja. Christian kann uns sowieso im Moment nicht hören. Der bereist gerade die Welt. Ja, später mehr dazu. Vielleicht. Nur mal angenommen, man stöbert euch dann da vor Ort irgendwo auf. Wir sind auf der Pizza, oder? Nee, wenn wir Aufzeichnungen im Freien machen, gibt es generell nichts zu essen. Ihr könnt es doch mal so machen, wenn ihr uns entdeckt draußen, während wir aufnehmen. Genau. Ja. Ja. Genau, wir machen es so. Die nächste Sendung werden wir irgendwo, wir können einen Hinweis geben. Wir können einen Stadtbezug nehmen. Wir geben den Hinweis in der Sendung. Genau. Dann ist es zu spät. Ja, aber das können wir ja wirklich mal machen. Genau, wir denken uns vorher schon einen Ort aus. Und genau. Und geben einen Hinweis, wo wir sind. Und dann und kann wann schon spekuliert wir aufzeichnen. Werden. Dann darf schon spekuliert werden im Blog. Ja. Genau. Das wärst du. Und das machen wir zu Zeiten des BVG-Streiks, weil dann brauchen wir uns keine Gedanken machen, dass jemand kommt. Genau, dann gehen wir irgendwo hin, wo keine S-Bahn in der Nähe ist. Übrigens habe ich, der BVG-Streik ist ja noch nicht fest, ne? Wie? Bist du eigentlich einer von den 8 Leuten, die dafür waren? Nein. Nee, wir haben ja die Umfrage im Blog laufen. 8 Leute sind mittlerweile dafür, also so knapp 10%, wenn ich das jetzt richtig überblicke. Ich habe gesehen, dass der Streik, der ja möglicherweise in 2 Tagen starten soll, dass schon gestern die Tore kontrolliert wurden bei unserem U-Bahnhof, ob die zugehen. Da war eine Betriebsaufsicht? Hm? So ein Betriebsaufsichtswagen und der fingerte da schon an den Toren rum. Wir hatten schon ein Tor zugemacht. Haben wahrscheinlich geprüft, ob das ordentlich, vielleicht war, ging das nicht zu schließen oder was. Aha. Und da ist für mich ja schon klar, und da würde ich jetzt fast sogar wetten, dass die am Dienstag strecken. Ja, da gehe ich mal von aus. Ich habe nur gehört, dass die Kioskbesitzer die Meldung gekriegt haben, alle verderblichen Lebensmittel schon zu verkaufen. Ah. Tja. Es spricht einiges dafür, vielleicht ist es ja so. Gut. Stefan. Egal. Wir sind... Zeit ist Geld. Geld haben wir nicht. Geld haben wir nicht, sonst müssten wir streiken. Ja. Ja. Ah nee, dann gibt es ja auch weniger. Ich würde sagen, wir sollten sowieso mal eine Gewerkschaft sicherheitshalber gründen, falls wir beide mal streiken sollen. Blockgewerkschaft. Ja. Gut. Ja, das machen wir. Okay, dann würde ich sagen, ich hoffe, die Sendung war heute nicht zu Lemmy-Demmy. Es war mal was anderes. Ja, so mal auf der Couch zu liegen. Eigentlich sehr angenehm. Ich kann mir fast vorstellen, jeden Tag so eine Sendung zu machen auf die Art und Weise. Julia schüttelt mit dem Kopf. Gut, jeden zweiten. Ich glaube, Julia fühlt sich nur genervt, weil der Fernseher so leise sein muss. Ich habe nur Angst, dass irgendwelche Musik gespielt wird, die uns dann im Nachhinein sehr viel Geld kostet. Ja. Nee, wir haben auch keine Möglichkeit, die dann rauszuschneiden. Nee. Das ist schlecht, ne? Gut, also das war die 45. Ausgabe. Genau. Des Podcasts vom Blog. Denkt daran, wir haben bald unsere 50. Ausgabe. Schickt uns ordentlich Kohle, Kommentare. Geschenk. Ja. Ja, Julia, was kriegen wir von dir zum 50. Genau. Ja, schon zu lange überlegt. Julia, für Julia sind wir ja gerade beim 15. oder so. Der hat erst 15. Ach so, Folgen, die ist ja noch nicht bei der 45. Ach so. Julia ist hängen geblieben November 2006. Aha. Die müssen wir dann wirklich an einem außergewöhnlichen Ort machen. Die 50. Ja. Ja. Da ist jetzt gerade Udo Lindenberg zu sehen. Genau, und er lebt noch für alle, die jetzt wie Julia dachten, der ist schon tot. Nein, das nicht. Und er hatte ja in einem Interview angekündigt, er geht nicht auf die Couch von Thomas Gottschalk. Ach nee? Nein, er ist kein Talkshow-König. Mal sehen, ob er geht. So lange können wir noch kurz warten. Ja. Während sein Lied sein Lied im Hintergrund läuft noch. Werden wir jetzt gerade Udo Lindenberg im Hintergrund hören? Übrigens, habe ich neulich gelesen, der Kujau ist gestorben. Der wer? Der Typ, der die Hitler-Tagebücher gefälscht hat. Ach so, der. Ja, der ist aber schon vor längerem gestorben. Ist mir nur, mir war das neu. Und weißt du noch, wann die Hitler-Tagebücher aufgetaucht sind? War das in den 70er Jahren? 1983. Das sind ja schon die 90er eigentlich, ne? Ja, könnte auch 83 sagen. Ja, die Hitler-Tagebücher. Aber er singt immer noch, der Udo Lindenberg. Ja. Wollen wir uns da noch durchquälen? Er hat gerade angefangen. Ich höre hier gerade aus der Regie. Nee, ich höre gerade von Julia drüber geraunt. Er hat gerade angefangen. Na, schön. Dann, erzähl mal was. Ja, ich überlege, was kann ich denn noch erzählen? Ich habe nicht viel zu erzählen. Ich habe gestern den Stern gelesen von vor 3 Wochen. Also ich hätte nicht mal was Neues zu erzählen. Wie gesagt, Kujau ist tot. Er hat die Hitler-Tagebücher gefälscht. Ja. Und war Künstler. Den hat er jetzt davon, ja. Ja, da haben wir übrigens auch einen Beitrag zu. Werbung mit Hitler. Richtig, ein interessanter Übergang. Den könnten wir einfach mal verlinken an der Stelle. Das kann man machen. Und nochmal darauf hinweisen, nicht auf die Webseite zu gehen, die mit dieser Werbung verbunden ist. Nicht, weil es da irgendwie Hitler zu sehen gibt, sondern weil es möglicherweise sich auf dem Konto bemerkbar machen könnte. Eine sehr anrüchige Seite. Sagt man. Ist jetzt nur eine Vermutung. Also, ich weiß es nicht. Gut. Stefan, tut mir leid. Also, jetzt Udo Lindenberg. Das dauert uns so lange. Eine halbe Stunde singen. Ja. Wir werden den Schluss machen. Schreiben, ob er sich auf die Couch gesetzt hat. Richtig. Würde ich sagen. Okay. Oder wir sagen es einfach nächste Sendung. Also seid nächste Sendung wieder mit dabei. Dann erfahrt ihr auch, ob sich Udo Lindenberg auf die Couch von Thomas Gottschalk setzt. Ja, alles klar. Oder ihr googelt es im Internet. Gut, dann bis in 2 Wochen. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Ja, danke Julia, danke Marco. Wollte ich noch sagen. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel.